Die ägyptische Zeitung Al-Akhbar Al-Masri vom 3. Juni veröffentlichte den Rechenschaftsbericht des ZK der Partei der Arbeit Koreas, den Genosse Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas hielt, in Auszügen.